Es war ein Mann aus Gibea in Benjamin, namens Kis, ein Sohn Abils, des Sohnes Zerors, des Sohnes Bekorats, des Sohnes Apias, des Sohnes eines Benjaminiten, ein vermögender Mann. Der hatte einen Sohn namens Sol, stattlich und schön, es gab unter den Israeliten keinen schöneren Mann als ihn, um Haupteslänge überragte er jedermann im Volke. Nun waren Kis, dem Vater Sauls, die Eselinnen verloren gegangen. Da gebot Kis seinem Sohne Sol, nimm einen von den Knechten mit und mache dich auf den Weg, die Eselinnen zu suchen. Da durchwanderten sie das Gebirge Ephraim und durchwanderten das Gebiet von Salisa, fanden sie aber nicht. Sodann durchwanderten sie das Gebiet von Salim, aber sie waren nicht da. Sodann durchwanderten sie das Gebiet von Benjamin, fanden sie aber nicht. Als sie nun ins Gebiet von Zuf gelangt waren, sagte Sol zu dem Knechte, den er bei sich hatte, komm, lass uns heimkehren, sonst könnte mein Vater, statt um die Eselinnen, sich um uns sorgen. Jener erwiderte ihm, hier in dieser Stadt lebt ein Gottesmann, der Mann ist berühmt, alles, was er sagt, trifft sicher ein. Lass uns doch gleich hingehen, vielleicht gibt er uns Bescheid über den Weg, den wir unternommen haben. Sol entgegnete seinem Knechte, gut, aber falls wir nun hingehen, was bringen wir dem Manne? Denn das Brot ist uns ausgegangen in unseren Taschen, und ein Geschenk haben wir nicht, dass wir es dem Manne Gottes bringen könnten. Was haben wir? Da erwiderte der Knecht Sol noch einmal und sprach, ich habe da noch einen silbernen Viertelsekel bei mir, den magst du dem Gottesmanne geben, damit er uns sagt, welchen Weg wir einschlagen sollen. Vor Zeiten sagte man in Israel, wenn man Gott befragen ging, also, kommt, lasst uns zum Seher gehen. Denn die jetzt Propheten genannt werden, hießen vor Zeiten Seher. Da sprach Sol zu seinem Knechte, du hast recht. Komm, lass uns gehen. So gingen sie denn nach der Stadt, wo der Gottesmann war. Während sie nun die Steige zur Stadt hinaufgingen, trafen sie Mädchen, die zum Wasserschöpfen herauskamen. Die fragten sie, ist der Seher hier? Sie antworteten ihnen und sprachen, jawohl, er ist da vor euch, eben jetzt ist er in die Stadt hereingekommen, das Volk feiert nämlich heute ein Opferfest auf der Höhe. Wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr ihn gerade noch antreffen, ehe er zur Mahlzeit nach der Opferstätte hinaufgeht. Denn das Volk ist nicht eher, als bis er kommt, denn er segnet das Opfermahl, und erst dann essen die Geladenen. Geht also nur hinauf, denn eben jetzt könnt ihr ihn treffen. Da gingen sie hinauf zur Stadt. Als sie aber eben ins Stadttor eingetreten waren, kam ihnen Samuel von drinnen entgegen, um zur Opferstätte hinaufzusteigen. Nun hatte Jahwe einen Tag, bevor Sol kam, Samuel folgende Offenbarung zuteil werden lassen, morgen um diese Zeit werde ich dir einen Mann aus dem Gebiete Benjamins zusenden, den sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salben. Er wird mein Volk aus der Gewalt der Philister befreien, denn ich habe auf die Bedrückung meines Volks geachtet, da sein Hilferuf zu mir gedrungen ist. Während nun Samuel Sauls ansichtig wurde, hatte Jahwe ihm Bescheid gegeben, da ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, der soll über mein Volk herrschen. Da trat Sol inmitten des Tors an Samuel heran und bat, sage mir doch, wo der Seher wohnt. Samuel erwiderte Sol, ich bin der Seher, gehe mir voran hinauf zur Opferstätte. Ihr müsst heute mit mir essen, morgen früh will ich dich dann ziehen lassen und dir Bescheid geben über alles, was dich beschäftigt. Was aber die Eselinnen betrifft, die dir heute vor 3 Tagen abhanden kamen, so sorge dich nicht um sie, sie haben sich gefunden. Wem aber gehört alles, was Wert hat in Israel? Nicht dir und deines Vaters ganzer Familie? Sol entgegnete, ich bin doch nur ein Benjaminit, ein Abkömmling aus einem der kleinsten Stämme Israels. Dazu ist mein Geschlecht das geringste von allen Geschlechtern des Stammes Benjamin, warum redest du da so zu mir? Samuel aber nahm Sol und seinen Knecht mit sich, führte sie in den Saal und wies ihnen an der Spitze der geladenen Plätze an, deren waren ungefähr 30 Mann. Und Samuel gebot dem Koch, gib das Stück her, das ich dir übergeben habe, das, von dem ich dir sagte, hebe es auf. Da trug der Koch die Keule und den Fettschwanz auf und setzte sie Sol vor. Und er sprach, da ist dir, was übrig blieb, vorgesetzt, iss, denn auf die bestimmte Zeit ist es dir aufgehoben, indem man sprach, das Volk habe ich geladen. So aß denn Sol an jenem Tage mit Samuel. Als sie dann von der Opferstätte nach der Stadt hinuntergegangen waren, bettete man Sol auf dem Dach und er legte sich schlafen. Als aber die Morgenröte anbrach, rief Samuel dem Saul nach dem Dache hinauf, »Steh auf, dass ich dich geleite!« Da stand Saul auf und sie beide, er und Samuel, gingen hinaus. Während sie nun nach der Grenze des Stadtgebiets hinunterschritten, sagte Samuel zu Saul, »Heiße den Knecht uns vorangehen, du selbst aber bleibe jetzt stehen, dass ich dir ein Gotteswort kundtue.«